Italien drei Ritze rote Pflanze. Was der Jaschka spielen kann, die Jule muss es tanzen. Ritze rote Italien drei Ritze rote Pflanze. Was der Jaschka spielen kann, die Jule muss es tanzen. Drei Ritze rote Pflanze, was da Ebert spielen kann, da Oswald muss es tanzen. Drei Ritze rote Äpfelchen, drei Ritze rote Pflanze, was da Ebert spielen kann, da Oswald muss es tanzen. Immer lustig und so wohl. Saludamos a todos los hermanos misioneros en nombre de los nuevos Baigan. Trae ricero de Eblien, trae ricero de Planza, más de Jaschka spielen kann, die Jule muss es tanzen. Trae ricero de Eblien, trae ricero de Planza, más de Jaschka spielen kann, die Jule muss es tanzen. Drei Ritze rote Äpfelchen, drei Ritze rote Pflanze,